nicht von Wunden reden, bei meinem gesunden Leben. Aber ich frag mich, wo ich mich kranken lasse. Na, bei der Krankenkasse, whack for whack, wenn ich das bedanken lasse. Wird ich auch versprochen, frag, wie war denn das? Du spaße, während ich der ein oder andere die Kranken begleitet. Seid ihr doch schon am Gedanken gescheitert? Habt euch lieber im Großen und Ganzen bescheißert. Alter, muss mich doch nerven. Kein Kaderfrust, nix Kopfschmerzen. Verpannern am Psychose, aber nicht Klaps werfen. Ich seh schon, die kein Werden an Laternen, Mäuschen in Stadtnerven. Ich sag doch mal so jetzt, ich steh auf Sadomaso-Sex. Ohne die Show, ohne den Flow, hol ich dich so. Verkode dich cold, an dem Text bist du wohl gescheitert, Junge. Woran das lag, meiner Bewusstsein zur Weiterung. Die Kerle, der sei der Typ, der sich das Beat rollt. Zwei Sekunden darauf über den Beat rollt. Du leise, ich lauter, ich groß wie Wolkenkratzer. Du klein wie David, der Klabauter. Warum ich rappe? Ich rauche Weed, aber auch das Beat. Weil ich das saufen lass, rapp ich auf Beat und auf den Bass. Auf den Bass. Yo, der Limerick. Scheinheilig, eure Texte bleiben einseitig, weil das Reimschema ist zweizeilig. Mein Style nicht, denn ich redesign mein Shit zeitweilig und bleib leiblich einig, aber geistig mindestens zweiseitig. Eigentlich bereitwillig, denn nur diesen Scheiß will ich. Hip-Hop ist zu zeitwillig, aber seitwillig. Reicht denen nicht mehr fürs Lichtermeer. Jetzt müssen Dichter her, die Corner-Camp-Gesichter, yeah. Mit dem gewissen Flair wissen, wer weit sieht und wer geplagt ist von Kurzsicht. Wer hat das Recht auf Rausch und wer ist immer noch durstig? Zieh Schlussstrich und das Leben mit beschränktem Blickfeld. Manch ist es mager, was man auf den ersten Blick für dick hält. Es ist eine verfickte Welt mit nur wenig guten Seiten, weil zu viele wollen das dicke Geld und lassen sich vom Rudel leiten. Laufen ständig hinterher wie läufige Pudelweibchen. Harte Schale, aber ein weicher Kern wie ein Puddingteilchen. Fassadenrapper sollte man besser aus dem Booking streichen. Deplatziert wie Kettenhook in Teichen. Wer Muck muss weichen, wer trotzdem hinguckt, schluckt die Zeichen und folgt bewusst den gleichen Faden wie Jungs im Streifenwagen. Oder schlimmstenfalls deren Artgenossen am Fleischerhaken. Die Limericks können auch mal was Leichtes sagen, aber an den meisten Tagen will man sich lieber Streifen fahren. Wer die Welt so sieht wie wir, wer die Welt so sieht wie wir, wer die Welt so sieht wie wir, sieht am Horizont sein Schicksal glasklar. Sieht am Horizont sein Schicksal glasklar. Es kommt oft auf die seelische Laufbahn drauf an. Ich hoffe, ihr kennt dies. Rap Meister Kenntnis. Nicht jeder, der im Benz ist, ist ein intelligentes, patentiertes Wesen im Verhängnis. Wenn kein Verständnis, keine Effendis und keine E-Plus-Handys, Dickficker spreng dies. Doch bleib ich sweeter Mike wie Candies und lenk dies. Wenn miese fressen und trenn dies und bleib Fluso. You know, Fitness gibt den Uso, mach den Roomblow mit dem Butterblumenflow. Die Fruit of the Turnshow, hoch auf dem Turmshow. Du suchst in der Erde den Bombo. Nenn mich Tequila, Bitch, mach mal Mike steriler. Ich tu's wieder und wieder, als hätte ich Gefieder wie Gabriel. Doch denkst du materiell, könnte ich einen Sack bestellen. Nenn mich den Half-Shot-Man. Doch tanzt du am T-Dance auf du the Batman. Das ist der Grund, warum ich schon an deinem Start gern. Wer die Welt so sieht wie wir, wer die Welt so sieht wie wir, wer die Welt so sieht wie wir, sieht am Horizont sein Schicksal glasklar. Sieht am Horizont sein Schicksal glasklar. Wer die Welt so sieht wie wir, sieht am Horizont sein Schicksal glasklar. Entschuldigt vielmals, Leute, aber ich war gerade am Grübeln. Hab gedacht, wir wären weit weg von diesen ewig lügenden kühlen Typchen und prüden Bübchen, die mir die entschiedenen Gespräche führen in einem Raum mit vier Stühlen und würden an Splitter Mischung friemeln. Ich bleib immer noch kein Mike verschont. Wir sitzen immer noch gemeinsam in einem Boot und schreien alleine los. Außer uns kommt keiner rein wie bei Köln, kein Verbot. Wir fanden schon damals das heilige Buch Necronomicon, woraufhin sich die Sonnenform verwandelte in düsteren Horizont. Ich schrie, yo, was soll sonst noch kommen? Hätte man Geschwader von geschickten fliegenden Pokémons. Ihr Hoffnungslosen, ihr Sackratten auf eurem Boden der Tatsachen, können ich und meine Jungs ja nur von oben herablachen. Da wir nicht wie jeder normale Mensch die Welt als horizontal verstehen, sondern vierdimensional abgehen. Heute mal im Patent verbunden wie das Internet. Check Limerick und Flo Mosafi, jetzt die Dubsen aus Ratingen. Also was willst denn du? Fick nicht mit der Wilson Crew, oder du weißt ins Gras wie die Milka-Kuh. Sieht am Horizont sein Schicksal glasklar. Wer die Welt so sieht wie wir, sieht am Horizont sein Schicksal glasklar. Wer die Welt so sieht wie wir, sieht am Horizont sein Schicksal glasklar.